Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung zum Kulturimpuls Grundeinkommen. Ist es nicht amüsant, neben den vielen betrüblichen Nachrichten in diesen Tagen war zu lesen, dass ein Mann nach dem Shortverbot seines Arbeitgebers mit einem Kleid zur Arbeit erschien? Oder dass nun am Freitag der Bundestag nach jahrelangem Gezeter in der Union auf der Schwelle vor dem Bundestag, Bundestagswahl noch über die Ehe für alle, also auch für die geschlechtliche Partnerschaft, abstimmt. Das hat ja viel mit Selbstbestimmung zu tun. Was ist die Kraft hinter diesen Bestrebungen, die Grenzen zu verschieben? Es ist wohl der Wille der Menschen und der Gesellschaft, nach einem Leben in Selbstbestimmung zu streben, um in individuell gesehen wichtigen persönlichen Belangen sich zu entfalten. Selbstbestimmung ist auch das Thema unserer heutigen Sendung, der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen hier auf Lora München in dieser Stunde. Und wir, die Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen, begrüßen Sie herzlich dazu. Und heute im Studio sind Marlene Krassel. Hallo, herzlich willkommen. Jochen Balzer. Hallo. Und mein Name ist Jürgen Greiner. Und in Technik werden wir von Felix Jakowitz begleitet. Und wir werden betrachten, das eigene Leben selbstbestimmt gestalten, dann Wege zur Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung, dann in die Veränderung eintreten und was dann insgesamt aus diesem ganzen Ding passiert im Persönlichen und im Gemeinschaftlichen. Und welcher Beitrag oder welche Wechselwirkung dann mit dem Grundeinkommen auch noch besteht. Und zum Abschluss dieser Sendung werden wir Aktuelles und Termine dann noch verkünden. Und weil wir heute ein bisschen mehr Teile haben, deswegen steigen wir gleich ein ohne Musik und hören erst später Musik. Und deswegen würde ich gern vielleicht dir an dich, die Jochen, die Frage stellen, wie es eigentlich zu diesem Thema gekommen ist. Naja, wir haben oft volkswirtschaftliche Gründe angeschaut für das bedingungslose Grundeinkommen, sozialpolitische Gründe angeschaut. Und jetzt schauen wir mal auf uns, auf die einzelnen Menschen, also was sich in dieser Zeit bei ihnen so tut. Also das war so ein starker Hintergrund. Und vielleicht darf ich ein bisschen einsteigen schon. Mhm. Also weil der eine Punkt ist eben der mir jedenfalls dann schnell entgegenkommt, dass es nämlich gar nicht so einfach ist, für sich selber auch klarzukriegen, was will ich. Also ich habe da, kann da so ein Spannungsverhältnis konstatieren. Also ich arbeite seit 20 Jahren mit Flüchtlingen aus aller Welt. Aus Australien kam vielleicht niemand, Südamerika war auch nicht stark vertreten, aber sonst waren ja die übrigen Kontinente vertreten. Und dann merkt man, also dieses Thema, dass die Menschen ihren eigenen Weg gehen wollen, das kommt überall hervor. Also in allen Kulturverhältnissen klopft das an die Türe. Und dann auf der anderen Seite merkt man aber selber auch und die anderen auch, so einfach ist das gar nicht. Also wir haben da einen starken Wunsch, aber wir haben eigentlich noch gar nicht unbedingt die Fähigkeiten dazu. Also diesem Wunsch entsprechend dann auch zu leben. Wir fangen damit eigentlich erst an. Ne? Und das ist so ein, man kann fast sagen, ein weltinnenpolitisches Thema, ja, was nirgends in der Zeitung steht, aber eine starke Wirkung hat. Vielleicht an dich, Marlene, die Frage, wie finde ich denn heraus, was ich will? Ja, es ist, wie Jochen schon gesagt hat, keine leichte Frage, weil es geht um die Sache, wer ist der Wegweiser? Ist man im Außen? Ist der Wegweiser im Außen? Ist es die Gesellschaft? Ist es das, nach dem man sich richtet? Sind das die Leitplanken im Leben, auf die man schaut und wo man Anerkennung sucht und gefallen will, mithalten will, nicht bloßgestellt werden will, nicht verurteilt werden will? Oder ist der Wegweiser in einem selbst, in mir? Bin ich so stabil, dass ich weniger Leitplanken im Außen zur Orientierung brauche? Und das ist so diese Selbstfindung, das ist der Weg zur Selbstbestimmung, dass man den Wegweiser von außen nach innen ändert und weniger Leitplanken braucht im Leben. Ja, ich denke also schon, der Einstieg in dem Leben ist ja schon, dass ein Kind Regeln, Leitplanken, dass es eine gewisse Führung benötigt, dass es sich entwickelt, dass es auch schwarz und weiß oder dass es das Gute und das aus seinem Begriffsbereich Gute und Böse oder sowas lernt, zu unterscheiden und dass es dann, dass Regeln, Normen, Gesetze, verschiedene Bereiche des Verhaltens dann lernt. Und dann gibt es den Moment, wo man drüber hinaus springt. Also das eine ist von außen erstmal gegeben. Ja, so sehe ich das auch. Also man wird in eine Welt reingeboren, in Verhältnisse. Man sieht, es wird einem vorgelebt, wie das Leben zu sein hat. Man macht seine Urteile als kleines Kind schon. Es bilden sich Glaubenssätze. Da ist man sehr nach außen orientiert. Aber man kann es ja wie bei Vögeln sehen, die Eier legen. Mhm. Man wird auf die Welt gebracht in einem Ei, in einer Schale und irgendwann kommt vielleicht der Zeitpunkt, an dem man innerlich stark genug ist, die Schale aufzupicken und sich rauszuwagen. Und da ist noch mehr drin. Also dann ist man auf sich allein gestellt, da muss man aber stark genug sein, dass man die Schale picken kann und dass man alle Fähigkeiten hat. Das ist eine schöne Metapher. Also so einfach geht es dann nicht einfach bloß, sondern es bedarf schon einer entwickelten Fähigkeit dazu. Wobei natürlich auch eine Rolle spielt, wie die Umwelt das Kind sieht. Also, weil da gibt es ja nun Extreme. Die eine Möglichkeit, ganz stark feste Vorstellungen zu haben, was soll das Kind mal später machen oder welche Art von Weg soll es gehen. Oder ob man irgendwie doch in der Lage ist, zu würdigen, dass das Kind schon seinen Kompass selber mitbringt und eher darauf zu achten, dass es die Fähigkeiten entwickelt, eben seinen Weg zu gehen. Was, denke ich, geschichtlich etwas ziemlich Neues ist. Das ist eine größere Herausforderung, sowohl an das Kind als auch letztendlich an, in dem Fall, an die Eltern, weil sie mehr in das Gehen lassen, das Entwickeln, das Fördern von etwas, was ich gar nicht weiß, was es ist, eigentlich da hineingehe. Es ist auch eine Stärke der Eltern erforderlich, das zuzulassen. Zuzulassen, dass das Kind vielleicht anders tickt wie man selbst, dass man es nicht verurteilt oder in irgendeinen Rahmen stecken will, nur weil man von sich selbst ausgeht, sondern es vielleicht auch in eine andere Richtung entwickeln lässt. Das heißt also, die Eltern müssen selbst ein Stück weit eine Erfahrung in die Richtung gemacht haben. Vielleicht nicht ein selbstbestimmtes Leben, aber irgendwo eine Berührung mit Selbstbestimmung gehabt haben, um zu wissen, Moment mal, ich habe zwar den Freiraum selbst nicht gehabt, aber ich möchte es dem Kind geben, weil ich spüre, es wäre wichtig. Ja, das stimmt, ja. Ja, jetzt hören wir uns erstmal Musik an. Und heute haben wir so sommerliche Musik, die sehr stark an kubanische Musik von ihrem Rhythmus und Stimmung erinnert. Und der erste Titel ist von Jurek und heißt Buena Vista Social Club. Thank you. Na, ich denke, das Thema Selbstbestimmung und selbst sein Leben, für sein Leben zu entscheiden und die Richtung vorzugeben, ist ein sehr berührendes und sehr schönes Thema. Aber so ganz so leicht, das umzusetzen, wird es wahrscheinlich nicht sein. Wie könnte das funktionieren? Ja, erstmal will ich vielleicht ein bisschen einen Blick drauf werfen oder für Geduld plädieren. Also insofern, weil ich eben sehe, dass es gab ja tausende von Jahren, in denen die Menschen eben eher in Verbände eingeordnet waren, also Stammesverbände, Clanverbände. Und es gibt ja immer noch Gegenden der Welt, wo das ziemlich stark ist. Und daraus entwickeln sich dann eben die Einzelnen. Das ist auch schon länger unterwegs, aber gerade nach meinem Empfinden hier in München, in Bayern, da kann man so beides nebeneinander sehen und manchmal vielleicht bei ein und derselben Person ganz schnell hin und her schwingend, ja. Und, also so Situationen, wo der Mensch gar nicht als Einzelner in Erscheinung tritt, sondern eigentlich die Gruppe, man ein gruppenartiges was wahrnimmt und dann diese Individualisierung, wo man wirklich der Einzelne aus einer Gruppe in seiner Einzig oder in deiner Besonderheit dann hervortritt. Naja, oder man erlebt halt, dass dann plötzlich an irgendeiner Stelle die Einzelnen sich partout nicht trauen, mit ihrer Ansicht sich zu äußern, weil sie sich dessen bewusst sind, dass es antipathische Reaktionen aus ihrer Umgebung geben wird oder dass bestimmten Menschen das nicht passen wird. Also damit tun sich viele noch ganz schwer, ne? Und dadurch ist das ist obwohl auch es wichtig und berechtigt wäre, dass sie sich äußern würden. Ja, es ist manchmal ganz fatal. Also weil Dinge in den Graben gehen, weil keiner den Mut hat, was zu sagen rechtzeitig. Ja, also dann die Leute kündigen dann lieber, hauen ab, als dass sie mal sagen, hier passt mir was nicht. Ja, also das ist doch unpraktisch. Aber trotzdem leben wir in dieser Situation. Also man muss schon mit Widerständen umgehen können, auch ertragen können, auch mal eben mal einen heftigeren, eisigeren Wind dann dabei zu erfahren. Ja, vielleicht auch da mal ein Bewusstsein zu bilden, dass man merkt, das ist wertvoll. Also die Konflikte jetzt offen zu legen, das ist nötig, das ist hilfreich und das zu üben, also da muss man ein bisschen eine Erfahrung gewinnen. Es wird ja auch manchmal in dieser Auseinandersetzung erst klarer dann auch, warum und wieso es wichtig ist und dass es richtig war zu tun. Ja. Und es ist auch gut, wenn man das selber sich wünscht, dass man in der Gruppe eben seine Meinung sagen kann, dann gehört auch dazu, dass man selber auch anderen zuhört und andere Meinungen toleriert. Weil wenn man das selber nicht macht, dann kann man es auch im Außen nicht erwarten. Und so eine Gesellschaft kann man ja dann dadurch auch selber formen, indem man aktiv es so tut, wie man es gerne auch von den anderen erwarten würde oder hätte. Ja, ich denke, so arbeitet man mit an gesellschaftlicher Veränderung, klar. Ja, und das sind wieder mal unsere Ängste, die uns abhalten davor, Angst abgelehnt zu werden, Angst zu versagen, Angst Fehler zu machen, Angst bloßgestellt zu werden, Angst, dass was ganz Schlimmes passiert. Und wir haben so viele Ängste und ich glaube, ein Großteil der Ängste sind nicht berechtigt. Klar sind Ängste auch gute Wegweiser, dass uns nichts passieren kann, aber man sollte vielleicht schon nochmal genau hingucken, ob es in unserer Welt noch notwendig ist oder ob wir vielleicht doch, wir leben in einer Welt, die einigermaßen sicher ist. Und wenn man da aus dieser Angst heraus handelt, dann hält man halt den Mund, dann sagt man halt nichts, dann unterdrückt man auch seine Sehnsüchte und lebt die nicht aus. Und das zeigt wieder, wie wichtig der Blick ist oder dass wir lernen, uns selber kennenzulernen, nach innen zu schauen. Und da ist dann auch wieder das Problem, was wir auch in der Vorbereitung besprochen hatten, dass eben merkwürdigerweise der technische Fortschritt, den wir haben im Moment, nicht dazu führt, dass wir von all diesen Arbeitserleichterungen mehr Ruhe und Zeit hätten, um mit uns selber zu arbeiten, sondern weniger. Ne? Und das hat wieder was mit den Gesellschaftsverhältnissen zu tun, mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln, also dass eben die Vorteile eigentlich nur in eine ganz bestimmte Richtung genutzt werden, eben große Vermögen anzusammeln, aber eigentlich nicht der breiten Bevölkerung zugutekommen. Also in dem Sinn, dass ihr Leben sich signifikant dadurch, also es verbessert sich in mancher Hinsicht. Es hat sich über lange Zeit verbessert gehabt, bis in die 70er Jahre wahrscheinlich hinein, vielleicht auch noch in die 80er Jahre hinein. Ja. Aber inzwischen ist die Entwertung der Arbeit, also der Wohlstandszuwachs in dem unteren Hälfte der Gesellschaft einfach, der kommt da nicht mehr an, sondern dort. Es ist vielleicht auch so, dass wir alle, egal in welcher Stufe oder welche Position wir haben, ob wir Unternehmer sind oder Mitarbeiter, wir alle sind in unserem selbstgeschaffenen System der Effizienz und der Innovation und haben ganz vergessen, für was wir das eigentlich tun. Wir tun es für uns, damit wir es leichter haben, damit wir mehr Zeit haben. Aber wir hasten so wie ein Hamster in dem Rad weiter, weiter, weiter und vergessen mal den Pauseknopf zu drücken und, das heißt, und die Zeit und zu nutzen für Muße, für nichts. Das heißt, dafür sich selbst. Wir sind die ganze Zeit von außen angetrieben. Also die Motivation ist extern, extrinsisch. Und eigentlich ist wirklich das Wichtige, dass ich mal in mich hineinschaue, was motiviert mich eigentlich? Was ist meine Intention für mich in meinem Leben? Und dabei auch nochmal vielleicht auch genau hinschaue, was ist wiederum das, was mich motiviert. Also so ganz einfach, da sollte man doch einen Tick tiefer schauen. Denn die Frage ist ja auch, ist das eine Reaktion auf etwas von außen wiederum, also reaktiv, oder ist es wirklich etwas, was ich will? Und welcher Teil in mir will das? Ist das nur mein Ego, nach ein bisschen nach Anerkennung, nach etwas, nach einem Ersatzbedürfnis, Befriedigung, die für diese Lebenssituation, die ich habe, oder ist es wirklich etwas, was mir ein tiefes, eigenes, inneres Anliegen ist? Und um das zu entdecken, braucht man Ruhe, Muße, braucht man Raum, braucht man das Nichts, das Nicht-Beschäftigt-Sein, Nicht-Abgelenkt-Sein, Nicht-Verwirrt-Sein, Nicht-Gehetzt-Sein. Und diesen Zustand, das ist inzwischen, glaube ich, der kostbarste Schatz, den man so haben kann. Den muss man wahrscheinlich lernen, dass man auch die Stille und die Ruhe und die Begegnung mit sich selbst aushalten kann. Denn vielleicht ist manchmal der größte Feind im ersten Moment man selbst in dem Prozess. Ja, und ich denke auch, wenn man es ins Größere sieht, wenn wir uns solche Räume schaffen, verteidigen, in denen wir in einer bestimmten Entspanntheit uns selber finden können, dann können wir im Grunde diese ganzen Geräte von uns aus, ihren Einsatz von uns aus bestimmen und sie bestimmen nicht mehr uns. Also das ist auch die große Frage. Also können wir als Menschen die Ich-Kraft finden, dass wir das in eine menschliche Welt einordnen, was wir da an Gerätschaften in die Welt bringen. Dazu gehört eigentlich ist es Selbstliebe, dass wir uns was Gutes tun, dass wir uns das gönnen, diese Zeit. Und dass wir beide Seiten in uns eingestehen, also auch vielleicht Fehlurteile oder dass wir vielleicht was neu justieren müssen in unserem Leben, dass wir uns das eingestehen und da ehrlich sind und es nicht verdrängen. Und damit auch die innere Urteilsfähigkeit entwickeln lassen, schulen lassen, sodass die zu tragfähigen Entscheidungen kommt. Ja, machen wir erstmal Musikpause, eine kleine. Und der zweite Titel kommt von Javiant Hase und der Titel heißt Chicas on the Beach. Thank you. So, jetzt haben wir eigentlich schon das Thema gehabt, der Selbstbestimmung, wie komme ich denn dazu? Und dann haben wir angeschaut gehabt, ja, wie schaffe ich denn, in Verhältnisse zu kommen, in denen ich eine Verbindung dazu finde? Und gerade ist schon das Wort, das dann verändert sich was, in Raum gekommen. Und ja, wie kommt es dazu und was ändert sich denn eigentlich dann dadurch? Na, ich würde erstmal sagen, also dass Veränderung überhaupt ein Schlüsselwort ist in unserer ganzen Sendung, weil das Schwierige ja ist, dass wir eben selber veränderlich sind. Wir sind ja Lebewesen. Wir sind nicht gleich irgendwann. Denn morgen schon sind wir ein bisschen anders wie heute. Und hinzu kommt dann eben, dass wenn wir versuchen, mit uns selber in Verbindung zu kommen und zu bleiben, dann spielt Veränderung eine Veränderung, die wir an uns selber merken, die von uns ausgeht, erst recht eine große Rolle. Und dann ist eben die Frage, wie kann überhaupt ein soziales Zusammenleben ausschauen, das für solche Veränderungen Platz gibt? Naja, die Veränderung, du sprichst jetzt von der individuellen Veränderung, und weil ja die bei allen stattfindet, deswegen haben wir eigentlich eine beständige Veränderung auch des ganzen Umfeldes. Das heißt, wir sind eigentlich in einer sehr dynamischen Situation, und das ist auch das, was wir wahrnehmen, dass diese Dynamik die eine höhere Geschwindigkeit hat, als sie vielleicht vor ein paar Jahrhunderten hatte. Ja, aber unsere Denkformen sind noch sehr starr. Die Formen, wie wir Arbeitsverhältnisse denken, sind noch sehr starr. Und ich will jetzt vielleicht schon sogar das Thema bedingungsloses Grundeinkommen anklingen lassen, weil ich einfach sagen möchte, für diese Art von individueller Veränderlichkeit, da braucht es einen gesellschaftlich gemeinsam getragenen wirtschaftlichen Boden. Mhm. Ja. Also gerade diese Konkurrenzwelt, diese ins Gigantische gezogene Konkurrenzwelt, hämmert uns fest auf bestimmte Rollen. Ja. Mhm. Wir müssen frühzeitig schauen, dass wir irgendwo drin gut sind, und dann schauen, dass wir das ja immer zu dasselbe machen, damit wir gut bleiben und noch besser werden. Aber wir können schwer in den gegenwärtigen Verhältnissen sagen, so und jetzt reicht's mir das, aber jetzt will ich was ganz anderes machen. Und das ist aber gerade, gehört zum Individuellen eben dazu. Ja. Mhm. Und ja. Also ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, die Veränderungen, die auf alle Fälle da sind im Außen, die Veränderungen in uns, aber auch die gesellschaftlichen Veränderungen und die Geschwindigkeit und die Immens der Veränderung, die ja immer zunimmt, die ist da. Und jetzt kann man sich entscheiden. Ist man dafür oder ist man dagegen? Kämpft man an? Beharrt man? Hält man fest? Schützt man sich? Also will man die Veränderung verhindern? Verhindern oder es nicht zulassen? Hält man an alte Denkmuster fest? Mhm. Oder lässt man sich freiwillig drauf ein und sogar proaktiv spielt damit, nutzt die Veränderung für sich, gestaltet sie mit? Also so, ist man Stein oder ist man Wasser? Mhm. Weil die Veränderung kommt, und wenn man dagegen ist, dann wird es schwer. Dann wird es ein Schicksalsschlag, würde ich jetzt sagen. Und ansonsten kann man es nutzen für sich, für die eigene Veränderung und mit. Ich habe gerade auch an Wasser gedacht gehabt. Ich habe eigentlich an Server gedacht gehabt, als Metapher, der versucht, gegen die Welle zu kämpfen, gegen sie zu surfen. Und das gibt einen harten Schlag, denn prügelt es in oder um die Welle herum. Und die Kunst ist eigentlich, mit der Bewegung mitzugehen und sie sich zur Kraft und Quelle zu machen, zur Energie letztendlich. Wobei, wenn ich natürlich jetzt an die Wählerinnen und Wähler von Frau Le Pen denke oder so in Frankreich, mhm, als Beispiele für Festhalten, ne, dann denke ich, ja gut, nur ist es eben wichtig zu sehen, dass eine Gesellschaft, die den Veränderungen, den individuellen Veränderungen, der Veränderlichkeit letztlich aller Menschen, der ständigen Veränderlichkeit, die das berücksichtigt, Die muss eben auch in ihren Gesellschaftsverhältnissen Konsequenzen ziehen, wenn sie überhaupt funktionieren können soll. Ne? Also ich denke mir, das betrifft eben das Thema der Solidarität im Wirtschaftsleben. Also mit einer neoliberalen Konkurrenzgesellschaft sieht's in Sachen Veränderung dann schwierig aus, weil dann stehen eben Hunderttausende unter Umständen plötzlich vor dem Nichts, weil irgendwer sich verzockt hat oder weil irgendein Fonds zusammengebrochen ist an irgendeiner anderen Stelle der Erde. Das ist so diese Art von Erschütterungen, die perspektivisch nicht zu ertragen sind, würde ich geradezu sagen. Häufig sehen wir ja, dass wir Dinge verändern müssten. Und dann erleben wir häufig, dass wir sie gar nicht so verändern können, dass wir eigentlich gegen eine Wand laufen und dass wir nichts verändern können. Wir erleben Ohnmacht. Das ist aber vielleicht auch, wenn die Perspektive auf das Ganze ganz weit weg von mir gerichtet ist. Und es gibt so viel Veränderung bei einem selbst im Alltag. Also man kann ja das trainieren, dass es dann nicht wie ein Schlag kommt, dass man nicht Opfer wird der Veränderung, ohnmächtig sich fühlt, sondern wenn man selber ständig Veränderung im Alltag praktiziert, indem man sich immer wieder auf Neues einlässt, freiwillig und das sich sogar erwünscht, dann trainiert man seinen Geist, dass er offen bleibt, dass er flexibel bleibt und dann werden Veränderungen, die vom Außen kommen, wo man sich normalerweise ohnmächtig fühlt, fühlen sich dann nicht so an, weil man eben, weil das eine Lebenseinstellung ist, weil man Ja sagt zur Veränderung, weil Veränderung heißt für mich Leben und Starre und nicht verändern ist der Tod und wir wollen leben. Und da denke ich, dass, also in der Vorbereitung war eigentlich Konsens, dass das eine Illusion ist, wenn man meint, man könne nichts tun, weil man kann immer etwas tun. Man kann erstmal in dem eigenen Denken anfangen, in dem eigenen Leben anfangen und das wird immer Resonanz haben. Und ich habe ja dann mal provokant gesagt, und die Wand gibt nach als Motto. Aber das hieß eben für mich, wenn man dann wirklich guckt, was für Spielräume habe ich, dann sind die Spielräume oft größer, als man sich das vorstellt. Ja, man muss sie eben erkunden und dann nutzen. Und dann kann man einiges auch in den merkwürdigsten Umständen viel erreichen. Und vielleicht die Wand gibt nach. Sie gibt vielleicht gar nicht so leicht nach, wenn ich direkt drauf, frontal drauf brelle, denn da wird es ja am meisten Widerstand geben. Aber wenn ich so touchierend, so schräg drauf gehe, dann verletze ich mich selbst nicht so stark und dann gibt vielleicht die Wand ganz anders nah, weil sie die Widerstandskraft vielleicht gar nicht hat. Vielleicht manchmal steht da gar nicht keine Wand, wo ich denke, dass eine wäre. Genau. Ja, auch noch ein schöner Hinweis. Die nächste Musik kommt von Ruggero Scilasi. Also ich weiß nicht, wie ich die spanischen Titel, ob ich die richtig ausspreche, man möge mir nachsehen. Und der Titel heißt Puerto Esperanza. Jetzt haben wir zuvor gesprochen gehabt über Veränderung, eigentlich eine aus mir heraus beabsichtigte Veränderung. Und es gibt ja aber noch mehr Veränderungen. Es gibt auch eine Richtung, die sich insgesamt in dem ganzen gesellschaftlichen, im System einstellt. Was passiert denn da? Also ich denke mir, wenn man selber offen und bereit für Veränderung ist und Veränderung lebt, dann ist man auch offen für die Veränderung bei anderen. Dann ist man tolerant und unterstützend. Dann fördert man auch, dass der andere sich auch verändert, dass er auch seine Potenziale auslebt. Und so wird man dann eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig stärkt und fördert. Jeder einzeln als Individuum, ganz unterschiedlich, aber doch zusammen, weil man sich eben nicht gegenseitig einschränkt und abhält davon, sich auszuleben, sondern weil man den gemeinsamen Wunsch hat, sich komplett auszuleben. Also hat einen verstärkenden, fördernden Effekt, in dem, dass ich den anderen auch darin unterstütze, auch seinen Weg, seine Veränderung, seine Selbstbestimmung zu finden. Und das ist dann eine Wechselwirkung dann insgesamt. Ich denke, das war halt eines der ganz traurigen Missverständnisse der alten Verhältnisse, dass man eben gemeint hat, wenn ich mein Leben leben will, wenn ich so leben will, wie ich eigentlich will, das ist egoistisch. Ja, ja gut, wenn es aus dem Ego heraus geformt ist. Nein, ich würde sagen, wir sollten schon vielleicht berücksichtigen, dass es so etwas gibt wie eine innere Verbundenheit, eine Verbundenheit unseres Ich mit der ganzen Welt. Ja. Und das heißt, dass das, was wir in uns als unsere Wahrheit spüren, das klingt eben mit dem Ganzen zusammen. Und das ist einfach eine wichtige Entdeckung. Ja. Und sagen wir, meine Erfahrung war eben dann auch, dass da wir in den 70er Jahren mehr Spielräume hatten und da wirklich Kulturräume entwickeln konnten in dieser Stadt, von denen fast nichts mehr übrig ist, dass man eben dann merkte, da gibt's Überfluss, also Reichtum an Erfahrung. Ne? Also der Reichtum an bloßen Geldwerten, was ist das für eine langweilige Sache? Das interessiert uns nicht. Aber der Reichtum an Erfahrungen, der kann dazu führen, dass man einfach sogar richtig das gehört, ich habe jetzt genug mal gerade. Ich kann abgeben, ich interessiere mich für die anderen. Ich würde mich freuen, wenn es ihnen auch gut ginge. Ich würde gerne mit ihnen zusammen tanzen. Wer tanzt schon gern alleine? Ja, also das schlägt etwas um, denke ich. Also Freiheitsstreben in Liebefähigkeit. Also das Erste ist dann, dass ich erstmal die Unterscheidung zwischen einem Impuls aus dem Ego heraus und aus dem Ich heraus, dass ich das wahrnehme, dass ich da eher aus dem Ich heraus agiere. Das stimmt. Und das Zweite ist dann, dass wenn ich dem gefolgt bin, dass dann eine Wahrnehmung, eine Empathie gegenüber den anderen entsteht. Ja, also für mich ist die Definition von Ego oder egoistisch, dass es auf Kosten anderer geht, dass man sich abgrenzt von den anderen. Aber auch der eigenen Umständen. Ja, vielleicht auch. Und das, was darüber hinausgeht, das ist, ich stärke mich, ich lasse aber auch den anderen, dann ist man auch offen, dann muss man sich nicht schützen vor dem anderen und dann ist man auch offen für Hilfe. Mhm. Dann lässt man sich helfen, dann lässt man sich inspirieren und dann entsteht da ein Mehr. Das würde man alleine als Einzelperson gar nicht hinbekommen, wenn man es nicht zulässt. Wenn man alles selber machen will oder denkt, man muss das irgendjemandem was beweisen, dass man alles kann. Aber wenn man sich helfen lässt und auch Hilfe anderen anbietet, dann entsteht da ein Mehr. Es entsteht eigentlich eine Gemeinschaft von ähnlich denkenden und ähnlich handelnden oder ähnlich operierenden, suchenden Menschen. Da entsteht eigentlich wirklich ein ganz anderes Wir, das aber Individualität stark beinhaltet. Genau. Und was stark auch von einem Empfinden getragen ist. Ich habe es mal irgendwie, glaube ich, Weitung des Selbsterlebens genannt. Also dass man sich ein Empfinden von Verbundenheit, also das ist mir inzwischen recht selbstverständlich. Und ich weiß noch gut, wie es einem in der Schule abtrainiert wurde, wo man irgendwie hinter Noten herrennen musste. Ne? Traurig. Und besser sein als der andere, nicht die Note selbst, sondern dieses sich differenzieren vom anderen ist, glaube ich, noch der schwierigere Moment dabei. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Zielpunkt unserer Zeit, eben diese Art von Gemeinschaften zu entwickeln. Ne? Wo wir zusammen tanzen, kann man sagen. Jeder seinen Tanz und es klingt zusammen, es passt zusammen. Ja, dass man nicht die Brille des Wettbewerbs, des Konkurrenten auf hat, wenn man den anderen sieht und die Gegensätze im anderen sieht, sondern die Verbundenheit, die Gemeinsamkeiten und wenn es einfach die Freude am Leben ist. Ja. Und damit auch eigentlich, das ist eine, eigentlich eine Zuwendung, eine Zuneigung, ein Zugeneigtsein zu dem Leben und zu anderen Menschen. Und das haben wir ja so eine, das haben wir als Liebesfähigkeit dann eigentlich auch bezeichnet. Ja, es ist auch so, dass dadurch eine Dankbarkeit entsteht, dass einen das glücklich macht, dieses Teilen, dieses Gesehenwerden, dieses Akzeptiertwerden. Und aus dieser Dankbarkeit heraus will man geben, will man den anderen unterstützen, will man was zurückgeben, will man sein Glück teilen. Aus der Erfahrung heraus. Hören wir Musik, bevor wir uns dann mit dem Berührung nochmal mit dem Grundeinkommen genauer beschäftigen und da vielleicht auch die gegenseitige Bewegungsrichtung dann auch nochmal uns augenscheinlich werden lassen. Und der Titel heißt Salvador, der Interpret Solxis. So, jetzt haben wir ja angeschaut gehabt oder schon in Gedanken gebracht gehabt, dass ja, wenn ich eine Existenzgrundlage habe, dass sich diese Frage, was will ich, irgendwo leichter dir nachgehen lässt. Jetzt haben wir aber in unserer Gesellschaft ja durchaus eigentlich soziale Unterstützungssysteme. Die haben aber natürlich eine etwas andere Form, die vermitteln eher so das Gefühl, du bekommst etwas, ja, aber dafür bist du bei uns in der Schuld. Und was macht es für einen Unterschied zwischen so einem Konstrukt und einem Grundeinkommen bei der Suche und bei der Frage nach der Selbstbestimmung? Also da kann ich vielleicht ganz persönlich werden, weil ich habe ja 12 Monate ein Grundeinkommen gewonnen bei meingrundeinkommen.de und habe genau diesen Unterschied bemerkt. Dazu hatten wir ja mit dir im März, glaube ich, eine Sendung gemacht gehabt. Genau. Und es macht sehr wohl einen Unterschied, ob es bedingungslos ist oder ob es an Bedingungen geknüpft ist. Und wenn es auch nur das Gefühl ist, bedürftig zu sein oder auf dem Arbeitsmarkt wertlos zu sein, fühlt sich das nicht gut an, man ist nicht stolz drauf, und beim bedingungslosen Grundeinkommen ist es genau das Gefühl, ich darf so sein, wie ich bin, es wird unterstützt, dass ich so sein darf, wie ich bin, es wird sogar gefördert, und das gibt eine ganz andere Haltung im Leben. Man kann es ja auch so sagen, bei diesen Formen abgetrennter Sozialpolitik, da ist ja klar, also Im normalen Leben sind wir voneinander getrennt. Jeder macht sein eigenes Ding, sein eigenes Geschäft sozusagen. Und also wenn Leute dann da Schwierigkeiten haben mitzuhalten, dann gibt es halt Almosen oder sie kriegen was ab, sodass sie so gerade am Leben bleiben können. Ne? Und beim bedingungslosen Grundeinkommen habe ich ja viel eher den Eindruck, dass es mit einem Wechsel der Blickrichtung zu tun hat, wo ich dann sage, weil wir alle unseren individuellen Weg gehen wollen, deswegen schaffen wir für uns alle die Grundlage dafür, dass wir eben uns verändern können und dass wir auch die Veränderungen, die im gesellschaftlichen Leben oder im wirtschaftlich-technischen Leben passieren, dass wir die immer wieder individuell aufnehmen, verarbeiten können. Wir schaffen uns einen gemeinsamen wirtschaftlichen Boden. Also man könnte, früher gab es ja mal den Wahlkampfslogan Freiheit statt Sozialismus. Und so würde ich da natürlich sagen, Freiheit und Sozialismus oder auch gerade mit Sozialismus, wenn man jetzt mal das als Sozialismus bezeichnen will. Man kann natürlich auch ganz andere Worte benutzen. Ja. Ja, man muss ja auch sich um die sozialen Hilfen bemühen und es wird ja auch viel Auflagen gemacht. Also man muss sehr viel Papier tun, das Kram erfüllen, sehr viel Auflagen erfüllen. Das heißt, man ist auch sehr viel mit den Verwaltungsakten beschäftigt, statt dass man sich mit der Frage beschäftigt, was will ich mit meinem Leben tun? Denn das ist ja ein ganz anderer Impuls, als wie wenn einem von außen gesagt bekommt, die Erwartung, bitte arbeite mal. Such dich um Arbeit und wenn du das nicht tust, dann entziehen wir die Lebensgrundlage. Und da ist eben auch die Sicherheit, dass ich denke, dass wenn wir eben es uns ermöglichen, wirklich das zu tun oder uns auf dem Feld für die Gemeinschaft einzusetzen, dass wir jeweils als das Unsere erkennen, dann wird eine ganz andere Power entstehen. Also das wird produktiver sein. Also objektiv. Wir haben ja ganz am Anfang der Sendung über die Muse, über die Zeit, die wir brauchen, um uns selbst zu finden, um uns zu entdecken, gesprochen. Und diese Muse kann man nur haben, wenn man keine Existenzängste hat, wenn man den Kopf frei hat, wenn man sich entspannen kann. Und das ermöglicht das Grundeinkommen, dass die Grundlage da ist, der Boden da ist, damit man sich selbst entdecken kann. Jetzt haben wir die ganze Zeit angeschaut, wie sozusagen das Grundeinkommen für die Selbstbestimmung wirkt. Gibt es vielleicht aber auch den umgekehrten Effekt, dass letztendlich, wenn ich selbstbestimmt bin, dass das eigentlich auch für die Fähigkeit, Grundeinkommen in einer Gesellschaft zu akzeptieren und es auch zu fördern, zu unterstützen, eigentlich auch mitwirkt. Denn wir erleben ja doch, dass noch ein großer Teil der Bevölkerung sehr abgedeigt oder pessimistisch oder noch zweifelhaft oder was auch immer auch ist. Also dass noch ein großer Teil eben noch nicht davon überzeugt ist. Auf alle Fälle. Es hat immer diese zwei Seiten. Es beeinflusst immer das Individuum, das Ganze, das Große und umgekehrt. Und wenn man sich auf den Weg macht und selbstbestimmt lebt, dann ist man automatisch fürs Grundeinkommen, würde ich sagen. Es ist auch so, dass wir ja wissen, dass die jetzige Strukturen irgendwann an ihre Grenzen kommen und dass es nicht die Lösung für morgen ist. Und ein Grundeinkommen wäre der Boden für neue Lösungen. Und das sind Lösungen, da können wir nicht auf alte Schubladen zurückgreifen, sondern da müssen wir eben frei denken. Und wenn wir uns selber im privaten Leben antrainieren, offen, geistig zu sein, flexibel zu sein, dann werden auch gesellschaftlich im Großen wieder neue Lösungen gefunden werden, die wieder passen, die stimmen ins Hier und Jetzt und in die Zukunft. Und hinzufügen möchte ich vielleicht einfach in Anknüpfung an dich, Jürgen, auch. Ich denke, weil das bedingungslose Grundeinkommen Freiheitsspielräume den Einzelnen eröffnet, braucht es auch Menschen, die mit diesen Freiheitsspielräumen umgehen können. Ne? Also es braucht reife Menschen, die so viel Glück erlebt haben, möchte ich mal sagen, dass sie fähig sind, Opfer zu bringen, Verantwortung zu übernehmen, für das Gesamte zu denken. Und also insofern ist da auch nochmal eine Wechselwirkung. Menschen, die ihre Bedürfnisse sich kennen, ihre Bedürfnisse kennen und integrieren. Ja, also so denke ich, auf der einen Seite braucht das bedingungslose Grundeinkommen. Genau. Solche Menschen auf der anderen Seite brauchen die Menschen von heute, die sich individualisieren wollen, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Und ich würde auch noch auf das, was wir in der Sendung gesagt hatten, referenzieren, dass wir gesagt haben, dass dadurch eine Liebesfähigkeit entsteht, dass Toleranz entsteht. Und wie kann ich den eigentlich noch viel klarer und deutlicher einer Gesellschaft, meinen Mitmenschen, meine positive Zuwendung, meine Empathie ausdrücken, indem, dass ich ihnen die Grundlage ihres Lebens gönne oder schenke? Ich glaube, eine ganz große Aufgabe für uns alle ist es, dass wir uns und die anderen so sein lassen, wie sie sind und so fördern, wie sie sind und sie nicht verändern wollen, so wie wir sie gerne hätten oder beurteilen, wie sie zum Beispiel ihr Grundeinkommen einsetzen, ob das gut oder schlecht, richtig oder falsch ist, weil so entsteht immer wieder ein Wettbewerb und Angst und so muss man sich immer wieder verteidigen und schützen vor uns anderen. Also wir Menschen unter uns sollten diese Toleranz üben. Oder vielleicht auch das Interesse. Ne? Was kommt da beim anderen heraus? Was ist da beim anderen auf dem Weg, was ich noch gar nicht kenne? Das ist ein schönes Schlusswort. Dem möchte ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Außer die nächste Musik anzukündigen und zu sagen, dass wir danach Hinweise und Aktuelles haben. Also können Sie Papier und Bleistift vielleicht sich holen. Und der nächste Titel ist von Di Yankee und heißt Montuno, was so viel wie Evening Mood oder Abendstimmung heißt. So, dann sind wir bei Aktuellen und Terminen angekommen. Das nächste Treffen des Netzwerks Grundeinkommen Region München findet Freitag, Samstag, 21. und 22. Juli 2017 im Gemeindezentrum der Johanneskirche, Blumenauer Straße 46 statt, zu dem Thema Exportweltmeister oder Wärmequelle. Was sind die Aufgaben der Mitte Europas? Was kann der Einzelne dazu tun? Beginn am Freitag um 19 Uhr bis so 21.30 Uhr, Samstag 10.15 Uhr bis ca. 16 Uhr. Mittags gibt es was zu essen. Dann findet dann am Samstag, den 1. Juli um 13 Uhr bis 15 Uhr das 84. BGE-Café statt. Das findet wie immer in der Müllerstraße 48 statt. Die Lokalität heißt Sip a Joe. Und dann am 16.07. um 12 Uhr bis circa 14 Uhr findet eine Podiumsdiskussion mit Parteienvertretern statt, und zwar im Heppel und Etlich in Schwabing in der Feilitzstraße. Das ist über dem Truckstore, dem bekannten. Genau. Zu welchem Thema? Es wird einfach so die Sicht der Parteien befragt. Übers bedingungslose Grundeinkommen, genau. Ja, unsere Hinweise haben immer etwas mit Grundeinkommen oder dem Feld zu tun. Dann die Gruppe BGE4U hat ihr Treffen am Donnerstag, den 20. Juli von 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Eine Welthaus Schwanthaler Straße Nummer 80, Rückgebäude. Den Raum finden Sie dem Aushang dann angeschlagen. Da finden Sie genau. So, weitere Hinweise und Informationen sowie diese und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de. Dann haben wir Musik. So, Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. In der Redaktion waren Marlene Krassel, Jürgen Greiner und Jochen Balzer. In der Technik begleitete uns, wie so üblich und gerne jederzeit willkommen, Felix Jakowitz. Kommentare und Anregungen können Sie uns gerne senden an unsere E-Mail-Adresse radio@bgemuenchen.de. Die Wiederholung der Sendung bei LoRa können Sie am kommenden Mittwoch, den 29., also nein, nicht kommenden Mittwoch, das ist falsch, können Sie morgen hören, und zwar um 4 Uhr morgens oder um 13 Uhr, und zwar auf DAB+. Die nächste Sendung hier von der Redaktion wird dann sein am 26. Juli. Und hier jetzt auf LoRa München hören Sie eine Sendung Soziales und Bürgerrechte des Institut für sozial-ökologische Wirtschaft, ISW, und der Titel heißt Terror und innere Militarisierung, Vortrag von Dr. Rolf Gößner, Menschenrechtsanwalt und Richter am Strafgerichtshof in Bremen. Dafür wünschen Ihnen viel Spaß und Unterhaltung und danken für Ihr Interesse. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.